Sodann hielt Josia Jahwe ein Passa zu Jerusalem, und man schlachtete das Passa am 14. des ersten Monats. Da bestellte er die Priester zu ihren Obliegenheiten und machte ihnen Mut zum Dienst am Tempel Jahwes. Zu den Leviten aber, die ganz Israel unterwiesen und die Jahwe geweiht waren, sprach er: Setzt die heilige Lade in den Tempel, den Salomo, der Sohn Davids, der König von Israel, erbaut hat. Ihr braucht sie nicht mehr auf der Schulter zu tragen. Dient nunmehr Jahwe, eurem Gott, und seinem Volk Israel. So haltet euch denn bereit nach euren Familien in euren Abteilungen gemäß der Vorschrift Davids, des Königs von Israel, und dem Erlasse seines Sohnes Salomo. Stellt euch im Heiligtum auf je nach den Gruppen der Familien eurer Brüder, der Leute aus dem Volk, und zwar für jede derselben eine Abteilung von einer levitischen Familie. Schlachtet sodann das Passa und heiligt euch und richtet für eure Brüder zu, indem ihr gemäß dem durch Mose ergangenen Befehle Jahwes verfahrt. Und Josia lieferte den Leuten aus dem Volke Kleinvieh als Hebe, Schaflämmer und junge Ziegen, alles zu Passaopfern für alle, die anwesend waren, 30.000 an der Zahl, und 3.000 Rinder, diese alle vom Eigentume des Königs. Seine obersten Beamten aber lieferten freiwillig für das Volk, die Priester und die Leviten eine Hebe. Hilkia, Sachaja und Jehiel, die Fürsten im Tempel Gottes, gaben für die Priester zu Passaopfern 2.600 Lämmer und 300 Rinder. Chanania aber und Semaja und Netanil, seine Brüder, sowie Hasabja, Jail und Josabat, die Obersten der Leviten, lieferten als Hebe für die Leviten zu Passaopfern 5.000 Lämmer und 500 Rinder. So war der Dienst geordnet, und die Priester traten auf ihren Standort, und die Leviten stellten sich nach ihren Abteilungen auf, wie der König befohlen hatte. Sodann schlachteten sie das Passa, und die Priester sprengten das Blut, nachdem sie es aus ihrer Hand genommen hatten, während die Leviten die Haut abzogen. Und sie schieden das zum Brandopfer Bestimmte aus, um es den einzelnen Familiengruppen der Leute aus dem Volke zu geben, damit sie es Jahwe darbrächten, wie im Buche Moses vorgeschrieben ist, und ebenso verfuhren sie mit den Rindern. Sodann brieten sie das Passa der Vorschrift gemäß am Feuer, kochten die Weihgaben in Kesseln, Töpfen und Schüsseln und brachten sie eilig allen Leuten aus dem Volke. Danach aber richteten sie für sich und die Priester zu. Denn die Priester, die Nachkommen Aarons, hatten mit der Darbringung der Brandopfer und der Fettstücke bis zur Nacht zu tun, und so richteten die Leviten für sich und die Priester, die Nachkommen Aarons, zu. Und die Sänger, die Nachkommen Asafs, waren auf ihrem Posten nach der Anordnung Davids, Asafs, Hemans und Jedutuns, des Sers des Königs, und ebenso die Torhüter an den einzelnen Toren. Sie brauchten ihren Dienst nicht im Stiche zu lassen, denn ihre Stammesgenossen, die Leviten, richteten für sie zu. So war jenes Tags der ganze Dienst Jahwes geordnet, indem man das Passa hielt und auf dem Altar Jahwes Brandopfer darbrachte, nach der Anordnung des Königs Josia. Und so hielten die Israeliten, die zugegen waren, zu jener Zeit das Passa, dazu das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Es war aber kein derartiges Passa gefeiert worden seit der Zeit des Propheten Samuel, keiner der Könige von Israel hatte je ein Passa gefeiert wie das, welches Josia feierte und die Priester und Leviten und alle Judäer und Israeliten, die zugegen waren, und die Bewohner Jerusalems. Im 18. Jahre der Regierung Josias wurde dieses Passa gefeiert. Nach alledem, nachdem so Josia den Tempel wieder instand gesetzt hatte, rückte Necho, der König von Ägypten, heran, um bei Karkemis am Euphrat eine Schlacht zu liefern. Da zog ihm Josia entgegen. Er aber sandte Boten an ihn und ließ ihm sagen: Was habe ich mit dir zu schaffen, König von Juda? Nicht gegen dich komme ich jetzt, sondern gegen das Haus, das mit mir im Kampfe ist, und Gott befahl mir zu eilen. Vergreife dich nicht an Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Aber Josia wandte sich nicht von ihm ab, denn er war fest entschlossen, ihn anzugreifen. Daher hörte er nicht auf die Worte Nechos, obschon sie aus dem Munde Gottes kamen, sondern rückte an, um in der Ebene von Megiddo mit ihm zu kämpfen. Aber die Schützen schossen auf den König Josia. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bringt mich weg, denn ich bin schwer verwundet. Da brachten ihn seine Diener vom Streitwagen hinweg und fuhren ihn auf seinem zweiten Wagen, und als sie ihn nach Jerusalem gebracht hatten, starb er und wurde in den Gräbern seiner Väter begraben. Und ganz Juda und Jerusalem trauerte um Josia, und Jeremia dichtete ein Klagelied auf Josia, und alle Sänger und Sängerinnen redeten seitdem in ihren Klageliedern von Josia bis auf den heutigen Tag. Und man machte sie zu einer dauernden Satzung für Israel, und sie finden sich aufgezeichnet in den Klageliedern. Die übrige Geschichte Josias aber und seine frommen, der Vorschrift im Gesetze Jahwes entsprechenden Taten, sowie seine frühere und spätere Geschichte, finden sich aufgezeichnet im Buche der Könige von Israel und Juda.